Unter den Menschen gibt es manche, die sagen, wir glauben an Allah und an den jüngsten Tag, doch sind sie nicht gläubig.